Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören eine Andacht von Vikar Tobias Laun. Der biblische Psalter ist eine schier unerschöpfliche Quelle von Worten fürs Leben. Viele der Psalmen sind voll des Lobes für Gott, der die Menschen nicht verlässt, der bei ihnen bleibt in allen Lebenslagen, sie bewahrt und am Leben erhält. Der gute Hirte des 23. Psalmes, der mich mit seinem Stecken und Stab begleitet. Aber es gibt auch diese anderen Texte im Psalter, die Texte, die gar nicht so nach dem guten Hirten klingen wollen, sondern dunkel und schwer sind. Ein solcher Text ist Psalm 69. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Es gibt diese Momente im Leben, wo nicht alles gut aussieht. Wahrscheinlich gibt es sie gerade umso mehr. Das haben Krisen so an sich. Da fühlt sich der gute Hirte alles andere als nah an. Da trösten mich kein Stecken und Stab. Dunkel und schwer sind die Worte des 69. Psalmes, und sie klagen Gott mit harten Worten an. Ich kann nicht mehr. Wo bleibst du? All die tiefen Gefühle der Gottesferne schreit der Psalmbeter hinaus, bis er heiser ist. Aber das ist wie so oft nicht die ganze Wahrheit. Denn sofern sich Gott für den Psalmbeter anfühlt, so ist er es doch trotzdem, den er anruft, den er mit all seiner Klage, mit all der Dunkelheit und Schwere adressiert. Und bei allem Leid scheint alleine das schon wahre Wunder zu wirken. Manchmal muss es eben sein, all die dunklen Gedanken und harten Worte loswerden zu können. Und oft ist am Ende davon vieles auch schon irgendwie ein bisschen leichter, ohne genau sagen zu können, warum. Und so kann der 69. Psalm gegen Ende auch ganz andere Worte finden als die, mit denen er begann. Ich bin elend und voller Schmerzen, Gott. Deine Hilfe schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ich will ihn hoch ehren mit Dank. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Vikar Tobias Laun. Gern können Sie Vikar Laun oder mir, Pfarrer Alexander Ebel, nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen. 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bitten wir zum Schluss um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.